Im Soundcheck-Titel heute heißt es, junge Bands entdecken die Langsamkeit. Zuletzt waren es zwei Einzelmusiker mit ihren elektronischen Softwaremöglichkeiten. Nach Biosphere aus Tromsø in Norwegen eben Digital Jockey aus Dortmund. Der ist auch eine Hälfte der Computer-Jockeys. Als Digital Jockey hat er vor einigen Monaten ein Album herausgebracht, Eight Studies in Dub. Darauf ist als letzter Track das für unsere heutige Sendung gleichsam programmatische Realities are slow and indescribably detailed. Sozusagen ein möglicher erkenntnistheoretischer wahrnehmungspsychologischer Hintergrund zu all der langsamen Musik heute. An dieser Stelle weiterzudenken überlassen wir den Theoretikern. Wir hören noch einmal ganz praktisch Musik. Bis zum Ende der ersten Stunde eine Band aus Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten. Labradford, stilistisch irgendwo zwischen Avantgarde und Post-Neo-Rock oder wie auch immer. Die Musik heute im Programm ist meist so jenseits aller Stilschubladen, da will ich gar kein enges Etikett draufkleben. Bis zu den Nachrichten hier also noch Labradford.